gut. Die machen das so weit gut, bis das eben nicht mehr Mode ist. Oder aber die Schlagzeuger sich was überlegt haben. Oder aber die das gar nicht interessiert, wie mich zum Beispiel. Ich sehe einfach von den Dingern keine Konkurrenz, weil ich sehe gar keine Schlagzeuge da. Ich sehe Synthesizer. Mir fällt dann auf, da ist kein Schlagzeug dabei. Da macht ein Synthesizer, imitiert ein Schlagzeug. Verzerrt das vielleicht noch ein bisschen, verdreht das noch und färbt das anders. Aber es ist ein Synthesizer. Das ist ein ganz großer Unterschied. Der Unterschied ist so groß wie zwischen Brot und Styropor. Ja, woran besteht denn der Unterschied wirklich? Weil das Schlagzeug an sich selber, das ist das Gerät, was dieses andere Ding ja imitiert. Und was ist der Unterschied zwischen Kaffee und Kaffeeersatz? Kann dir ein Blinder sagen. Das Ziel des Konzerts ist nicht ein polierter Sound. Für die Musiker, die aus Klassik- und Jazzgruppen kommen, ist die elektrische, manchmal auch extreme Verstärkung eine zentrale Erfahrung. Ihre Resonanz in den großen Konzerthallen. Der Psychedelic Rock der Jahre 1965 bis 1967 war nichts anderes als die sinnliche Erfahrung, das Eintauchen in eine riesige Dezibel-Klangwelle. Ein Konzert von Can war ein Hagelgewitter aus Rhythmen, mit als zentraler Achse den Drums von Jackie Liebezeit. Michael Caroli erzählt, es habe Auftritte gegeben, wo der Hausmeister auf die Bühne gekommen sei und verlangt habe, Schluss zu machen. Dann habe er den Stecker rausgezogen, aber die Gruppe spielte weiter. Sie wollten nicht mehr aufhören. Thank you. Heute in WDR 3 Jazz and World, Can You Jazz? Der Einfluss der schwarzen Musik auf die Kölner Avantgarde-Band Can. Du hast eben gesagt, beim Spielen, wenn du spielst, dann siehst du nichts. Ne? Wie war das denn jetzt bei den Live-Konzerten von Can? Hast du da auch nichts gesehen? Und wie hast du das Publikum sonst gespürt? Wenn ich richtig meine Sinne geordnet hatte, so dass ich gut gespielt habe, habe ich das Publikum als eine gesamte Person gespürt. Also die dir zuguckt. Ja, nicht wie einen Haufen einzelner Spaghetti zum Beispiel, sondern wie ein Spaghetti-Gericht. Cannelloni. Nein, mit der nicht, die mir zuguckt, sondern mit der ich irgendwie kommunizierte. Das heißt, die Masse wurde der Partner und nicht die einzelnen Leute. Solange es die einzelnen Leute waren, das war gewöhnlich während der ersten 5 Minuten eines Konzertes. Das irritiert auch, ne? Ja, das bedeutet einfach, dass die Musik noch nicht da ist. Und dann kam immer der Moment, wo plötzlich alles... Ja, meistens sträuben sich dabei irgendwie die Nackenhaare oder was, wo die ganze Sache ein Ding wurde. Und dann, doch, man sieht die Leute, also ich rede von mir, aber wenn mir einer ein Zeichen machen würde, aufzuhören, oder ein Schild hochhalten würde, aufhören, auch wenn das der... ein Feuerwehrmann wäre, der mir signalisieren wollte, dass ein Feuer ausgebrochen wäre und ich müsste aufhören, würde ich das nicht merken. Ich würde das wahrscheinlich nicht sehen. Auch mit offenen Augen? Nee. Oder es wäre ein Moment, wo die Musik gerade nicht volle Fahrt hätte. Es geht nicht, also richtig gut zu spielen und gleichzeitig zu gucken. Ich bin auch Komponist und habe bestimmte Bedürfnisse, mich auszudrücken, mit anderen musikalisch zu kommunizieren. Um das zu tun, suche ich nur eins, das Feeling. So sind die Musiker von Can zusammengekommen. Und es war von Anfang an etwas sehr Spontanes. Ich meine die Art, wie man sich begegnet ist und wie eine neue Musik im Inneren des Kollektivs entstand. Die Spontaneität jedes Gruppenmitglieds formte das Konzept als einen Prozess und der hat nie aufgehört. Irmin Schmidt. Ich fragte Jackie Liebezeit, ob er viel im Free Jazz gelernt hatte. Er hatte mit Alexander von Schlippenbach und Manfred Schof gearbeitet, bevor er zu Can kam. Mit Sicherheit. Ich habe alle möglichen Arten von Musik gespielt. Der Free Jazz war eine gute Erfahrung, eine nicht konventionelle Art des Musikmachens. Ich denke an die Freiheit in der Musik, das Vergessen all des angelernten Wissens, die Zerstörung der Harmonie. Es war etwas völlig Neues, aber es ging zu weit. Nach einer gewissen Zeit sieht man sich konfrontiert mit dem Verzicht auf alle Elemente in der Musik und das hat nichts mehr mit Free zu tun. noch ein alter Kernsatz, mit einem Ton musizieren können, Trance-Musik erzeugen, afrikanisch anmutende Percussion, durchflutet von den elektronischen Klangwelten Stockhausens. Ich höre heute alte Sachen von Monster Movie, habe ich neulich mal gehört. Da wäre ich